sind. Die Berner Lande Westerlitz. Lande Westerlitz, Rammelt, Stalitz, Sinitz. Mir bei Anzeln ist aber nur Scheiße. Nie komme ich niemandem an. Nie komme ich niemandem an. Na primum svet, maske, na primum svet, maske, naše dělo. Stále si nesmí. Других постоянно.